Deutsche Geschichte von der germanischen Vorzeit bis zur Gegenwart von Richard Suchenwirth 501 bis 550.000 Verlag Georg Dollheimer in Leipzig 1939 vom Verfasser neu bearbeitete und erweiterte Auflage vorgelesen für unglaublichkeiten.com im Kalenderjahr 2008. Vorwort. Von dem Tag an, da die Scharen der Zimbern und Teutonen nach dem Süden dringen, oder genauer, da ein Arminius im Teutoburger Walde über die Römer siegt, gibt es eine deutsche Geschichte. Reich an leuchtenden Taten, an großen Männern, an Beispielen unvergänglicher Tapferkeit zieht sie an uns vorüber, die deutscheste Wissenschaft der Nation und zugleich ihre lebendigste. Hier begegnen wir nirgends weltfremder Öde, nirgends Erstorbenem, dem Leben Entrückten, im Gegenteil. Wenn wir das Buch der deutschen Geschichte aufschlagen, in dem jede Seite getränkt ist mit dem Blut unseres Volkes, jedes Jahr umwittert vom Schauer des Geschehens, nachhallend von errungenem Sieg oder empfangenen Schlägen, durchbebt von dem Erleben einer Generation, so fühlen wir, dass die Vergangenheit eines Volkes, solange es lebt, ewig wirkende Gegenwart bleibt. Deutsche Geschichte kann uns in ihren glücklichsten Zeiten nichts sein als Mahnung zu gleichem Vollbringen, in der Tragik ihrer düstersten Stunden aber aufblitzende Sendung und Ruf zur Tat. Wir sehen die Geschichte heute nicht wie der satte Spießbürger, der sich freut, wenn in möglichster Ferne von ihm die Völker aufeinander schlagen und Kriegsgeschrei erschallt. Wir fühlen und erleben sie als ein ringendes Volk, das aus Not und Bedrängnis den Weg zur Sicherheit seines Daseins sucht, sehnsüchtiger als je zuvor, tatentschlossener als irgendwann in den 2000 Jahren seit dem ersten Auftreten der Germanen in der Welt der Völkerschicksale. Anders als die großen Nationen Europas haben wir wiederholt Niederungen durchschreiten müssen, die Blutbäche des Dreißigjährigen Kriegs, die Elendszeiten nachher, die Jahre der Knechtung durch Napoleon, der Abgrund des Versailler Vertrags. Wir haben Bruderkämpfe erlebt, nicht etwa bloß Bürgerkriege wie gelegentlich auch die anderen Völker, sondern regelrechte Kriege deutscher Staaten gegeneinander, Jahrzehnte, Jahrhunderte lang. Wir sind noch ein unerfülltes Volk. Noch gibt es ein Deutschland, das erst Idee, nicht Wirklichkeit ist. Millionen unserer Brüder leiden unter Fremdherrschaft, sind bedroht im Gebrauch ihrer Muttersprache, sind in fremde Armeen gezwungen, sind abgeschnitten von der Heimat. Deutscher Volksboden ist besonders im Osten verloren gegangen, das Erbe unserer mittelalterlichen Kolonisation hat schwerste Einbußen erlitten. Aber niemals dürfen wir in die Enge binnendeutschen Denkens versinken, nie unsere Volksgenossen vergessen, die durch Friedensdiktat oder sonstige Schicksale von uns abgeschnürt sind, gleichgültig in welcher Richtung der Wind rose und wie entfernt sie auch wohnen. Unser Herz muss ihnen immer offen bleiben. Wir haben nicht das Recht, das ideale Deutschland, das ihnen allen gehört, einzuschränken auf den Raum des Deutschen Reiches. Wir müssen Großdeutsch denken und fühlen lernen. Wir dürfen keines unserer heiligen Rechte vergessen, wie auch die anderen Völker Europas ihre heiligen Rechte nie vergessen haben und vergessen werden. Allen Deutschen gehört die deutsche Geschichte, denn alle sind wir an ihrem Fluch wie an ihrem Segen beteiligt. Darum muss sie auch allen gerecht werden. Diese Geschichte ist nicht vom preußischen, nicht vom österreichischen, nicht vom katholischen, nicht vom evangelischen Standpunkt ausgeschrieben. Sie ist das Werk eines Österreichers und alten Nationalsozialisten, für den es seit seiner Kindheit über jede Schranke hinweg nur eines gegeben hat, das deutsche Volk. Unter Mühen und Leiden entstand dieses Buch. Ich habe immer wieder unterbrochen, im Konzentrationslager Wüllersdorf, im Wiener Polizeigefangenenhaus, im Spital und während der mir auferlegten Aufenthaltsbeschränkung in dem stillen Ort Eichgraben im Wiener Wald daran geschaffen. Mein Herz war erfüllt von der Not meiner Heimat, von schwerster Sorge um das deutsche Österreich und von dem innigsten Erleben mit denen, die noch mehr geopfert haben als ich. So gehe denn von diesem Buch der heiße Gruß an alle, die litten, an meine treuen Kameraden und Freunde und an meine liebe Heimat Österreich, den unlöslichen Bestandteil des großen deutschen Volkes. Richard Suchenwirth. Zum neuen Geleit. 3,5 Jahre nach seinem Erscheinen im November 1934 ist dieses Buch heute in einer Auflage von 100.000 Exemplaren verbreitet. So wurde denn meine deutsche Geschichte tatsächlich von der Volksgemeinschaft aufgenommen, an die ich mich wandte. und ich habe einer großen Leserschaft in allen Gauen des deutschen Vaterlandes zu danken. Dass ich auf meinem Wege durch sein Schicksal in der Vergangenheit stets unser Volk in seiner Ganzheit sah und keinen seiner Teile vergaß, ist feinfühlig verstanden und mit erfreulicher Einsicht begrüßt worden. Das Deutschland aller Deutschen, solange Zeit nur Wunschtraum oder lebloser Begriff, wird am Horizont unserer Gegenwart immer sichtbarer. Großdeutschland ist gerade in diesen Tagen strahlendste Erfüllung geworden. Im Jubelsturme unseres Volkes, in dem so herrlich und mächtig erweiterten Reich, möge aber nicht der außerhalb stehenden deutschen Volksteile vergessen werden. Dem restlosen Aufgehen des deutschen Sonnentages diene auch weiterhin dieses Buch, Lettern und Zeilen, Worte und Sätze, kämpfend für unser großes, herrliches Volk. Der Verfasser.